Erstmal, warum beschäftigen wir uns eigentlich mit Gesundheitspolitik? Also, das ist ja eher so ein bisschen so ein tröges Thema, das in der Politik gerne in der Sommerpause oder kurz vor der Sommerpause verhandelt wird, Gesundheitsreform, und keiner blickt da irgendwie durch und so. Und auch in der Linken ist das Thema aus unserer Sicht ziemlich unterrepräsentiert. Also es gibt nicht so wahnsinnig viel Beschäftigung damit. Obwohl es ja eigentlich ein Thema ist, das alle betrifft, sozusagen, also dass jedes Individuum davon eigentlich betroffen ist. Und man jetzt eigentlich auch gerade sieht, wie stark die Auswirkungen der Krise auch sich eben aufs Gesundheitssystem auswirken in den Ländern, die besonders stark von der Krise betroffen sind, wie in Griechenland, wo eigentlich das Gesundheitssystem gerade komplett zusammenbricht und es den Leuten wirklich so an Leib und Leben geht. Dass da also das eben nicht was ist, was man einfach annehmen kann. Es wird irgendwie für immer eine Gesundheitsversorgung geben und die ist gesichert, sondern dass sich eben im Krisenfall durchaus auch der Staat daran macht, das sozusagen abzuschaffen. Das Thema ist ziemlich unterrepräsentiert. Gleichzeitig ist aber eigentlich Konsens, dass irgendwie was schiefläuft im Gesundheitswesen. Darüber herrscht Einigkeit auch auf Ebene von Politik und auf Ebene von Leuten, die im Medizinbetrieb arbeiten. Das gab neulich zum Beispiel diese Studie von der Technikerkrankenkasse, dass 80% der Rücken-OPs unnötig sind. Andererseits gibt es anderswo eben auch Unterversorgung, gerade so im Pflegebereich und bis dann eben hin zum Zusammenbruch des gesamten Systems. Um das jetzt ein bisschen einordnen zu können, wenn wir erstmal vier, sozusagen strukturell vier Ebenen vorstellen, das ist auf einer eher theoretischen Ebene und dann auf konkrete Tendenzen in den Gesundheitssystemen der westlichen Länder eingehen. Ach so, braucht jemand Übersetzung? Nee? Gut. Okay, das habe ich gerade vergessen. Genau. Also genau, wir haben vier Ebenen, in denen so ein Gesundheitssystem stattfindet und die es zurzeit unserer Meinung nach alle gleichzeitig gibt. Die erste Ebene ist quasi die nicht warenförmige Organisation vom Gesundheitssystem. Es kümmert sich die Gemeinschaft, nicht die Gesellschaft, um Leute, die krank sind, also die Familie. Das ist eben auch ein vorkapitalistisches Modell. Gibt es heute aber auch noch, und das, so viel darf ich schon mal verraten, feiert gerade ein Comeback. Also das Risiko, krank zu werden, wird wieder zunehmend nicht als gesellschaftliches Problem und als gesellschaftliches Risiko wahrgenommen, sondern eben wieder privatisiert. Und wenn man krank ist, muss man sich selbst kümmern, muss hoffen, dass man eine Familie hat, die einen trägt. Genau, vor allem also Pflege wird wieder mehr privat geleistet. Der zweite Modus ist der Mediziner als Selbstständiger oder die Medizinerin als Selbstständige. Der klassische Hausarzt, der ist quasi gleichzeitig Kapitalist und Arbeiter in einer Person. Das sind wichtig für diesen Modus ist auch noch quasi, dass da kein Kapital da ist oder nur sehr wenig, um sich teure Maschinen anzuschaffen. Und dafür gibt es dann den dritten Modus, der gleich noch länger betrachtet wird, das ist die Gesundheitsindustrie. Dieser Modus ist organisiert wie ein klassisches Unternehmen. Da gibt es sehr hohe Fixkosten, es müssen viel Maschinen und aufwendige Maschinen gekauft werden und die müssen dann eben auch so, diese Kosten müssen wieder reinkommen, die müssen so ausgelastet sein, diese Maschinen, damit sich die Anschaffung überhaupt lohnt. Da muss also ein profitables Unternehmensmanagement gemacht werden. Und die vierte Ebene ist die gesellschaftlich geplante Versorgung. Da wird dann eben wird bedarfsorientiert und nicht nach Marktkriterien gearbeitet und kein privater Mehrwert erwirtschaftet. Zum Beispiel gibt es das zurzeit, die gesetzlichen Krankenkassen arbeiten ein bisschen so, denen ist es verboten, Gewinn zu machen. Und da wird eben in einem Katalog festgelegt, was ist der Bedarf, was für Krankheiten gibt es und was darf da gemacht werden. Also kennt man vielleicht, wenn man mal Probleme hatte mit den Zähnen, da gibt es dann den Katalog bei den Krankenkassen nach bedarfsorientierten Sachen, wird gesagt, okay, du hast nicht so und so viel eingezahlt und jetzt kriegst du das und das raus, sondern ursprünglich war das mal zumindest so gedacht, egal was du einzahlst, du kriegst das, was du brauchst raus an zum Beispiel Zahnersatz, wo sich das da mit Zahnzusatzversicherung und so zunehmend auflöst. Genau, das sind die vier Ebenen. Genau, und von besonderem Interesse ist jetzt hier quasi die dritte Ebene, also die Ebene der Gesundheitsindustrie, wobei da diese vierte Ebene der Versorgungsplanung immer mit reinspielt, weil man auch dazu sagen muss, dass das Gesundheitswesen eben nicht einfach ein freier Markt ist, wo jeder machen kann, was er will, sondern extrem starker staatlicher Regulierung unterliegt. Also der Staat legt fest, was muss angeboten werden, wie viel darf bezahlt werden und so weiter. Das ist also nicht einfach was irgendwie Krankenhäuser mal für sich selbst entscheiden können. Seit Mitte der 70er Jahre gibt es so eine Diskussion, oder wird die jedenfalls evidenter, wahrscheinlich gab es die auch schon vorher, aber es wird evidenter, eine Diskussion um die angeblich steigenden Kosten im Gesundheitswesen. Da wird dann immer von so Kostenexplosion und demografischer Wandel und so, hat man ja alles schon zigtausendmal gehört. Obwohl eigentlich sozusagen faktisch sich eigentlich an den Kosten des Gesundheitswesens gar nicht wirklich was geändert hat. Gleichzeitig wird Gesundheit aber auch immer mehr als Markt präsent und es gibt da eben die Möglichkeit, richtig viel Geld zu verdienen. Also die Pharmafirmen wissen das schon immer, aber auch sowas wie Krankenhausketten und so gibt es ja noch nicht so lange. Da steckt halt wirklich richtig viel Geld drin und diese Wertmasse muss halt erschlossen werden und das ist so eine der Grundlagen, auf der die Umstrukturierungen auch stattfinden. Möchte ich zunächst auf zwei wichtige Prozesse eingehen, zum einen auf die Industrialisierung des Gesundheitswesens und zum anderen auf die Ökonomisierung. Industrialisierung tatsächlich in dem Sinne, wie auch die Industrialisierung der Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Tatsächlich lassen sich solche Prozesse im Gesundheitswesen gerade oder seit einigen Jahren beobachten, nämlich dass solche vorkapitalistischen Organisationsformen zurückgehen, also vor, nicht wirklich vorkapitalistisch, aber so eine Arztpraxis, die sich selber trägt, könnte man ja quasi als Subsistenzwirtschaft begreifen, das geht immer mehr zurück. Also es gibt immer mehr so große Praxisverbände, Gesundheitsnetze, große Kliniken, große Ketten und so weiter. Die Produktion wird stark fabrikmäßig zusammengefasst und es gibt einen planmäßigen Einsatz von technischen und organisatorischen Mitteln in Krankenhäusern zum Beispiel. Es gibt Tendenzen zur Massenproduktion, also zum Beispiel, dass sich Kliniken so spezialisieren und am laufenden Band irgendwie Knie operieren oder Hüftgelenke. Die technischen Grundlagen des Gesundheitswesens werden immer wieder sehr stark umgewälzt. Das heißt, da ist auch viel Investition notwendig in Krankenhäusern. Also wer schon mal im Krankenhaus gearbeitet hat, da werden halt ständig irgendwie neue Maschinen angeschafft und irgendwie das neueste Modell und so weiter. Und das, der wurde gerade schon erwähnt, das muss sich dann natürlich auch lohnen. Das muss auch ausgelastet sein. Die Arbeitsprozesse werden stärker kalkuliert. Das heißt, also sie werden auch überhaupt kalkulierbar gemacht, sodass man dann auch tatsächlich berechnen kann, ob es sich lohnt, Kapital anzulegen. Und mit unkalkulierbaren Arbeitsprozessen kann man das natürlich nicht. Dann würde kein Investor würde dann da Geld anlegen und man sagt, ja, was wissen wir auch nicht, was da morgen passiert und ob wir jetzt morgen was verdienen oder nicht. Also es muss alles planbar werden und das wird es auch immer mehr. Und schließlich Marktkonkurrenz und Kapitalverwertung und die Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln. Und zwar insofern, als so ein Hausarzt ja quasi Inhaber seiner eigenen Produktionsmittel ist. Aber ein angestellter Arzt in einer Klinik ist das nicht. Und das kommt halt immer mehr, dass eigentlich die meisten Ärzte mittlerweile als Angestellte arbeiten und nicht mehr in so einem Subsistenzbetrieb. Gleichzeitig gibt es eine Ökonomisierung des Gesundheitswesens und zwar in dem Sinne, dass das, was sozusagen eigentlich so Ärzte, Pflegende, alle Leute, die im Gesundheit, also Gesundheitsarbeiter machen, das professionelle Handeln, überformt wird durch wirtschaftliche Ziele und Kriterien. Also dass diese wirtschaftlichen Kriterien angelegt werden an die Entscheidung und nicht mehr bloß, habe ich den Patienten gut versorgt, ist der gesund geworden oder habe ich seine Symptome bekämpft und so weiter, sondern auch, habe ich das halt wirtschaftlich gemacht. Das ist allerdings noch kein Kriterium für die Wirtschaftlichkeit, also die tatsächliche Wirtschaftlichkeit dieses Gesundheitswesens, weil die Einzelinteressen beispielsweise eines Krankenhauses eigentlich dem Gesamtinteresse, der gesellschaftlichen Gesamtinteresse entgegenstehen. Also wenn jedes Krankenhaus sich aussuchen darf, wen es versorgt, dann versorgen alle Krankenhäuser leicht zu versorgende Patienten, die solvent sind, sich noch Zusatzsachen leisten, die nicht so schwer krank sind, die man schnell entlassen kann. Das ist aber natürlich überhaupt nicht im Interesse der Gesellschaft, denn was soll dann passieren mit den Leuten, auf die diese Kriterien eben nicht zutreffen? Das heißt, mit einer tatsächlichen Gesamtwirtschaftlichkeit hat das gar nichts zu tun, sondern es ist eigentlich immer nur das Einzelinteresse des Krankenhauses. Das ist auch mit ein Grund, warum hier der Staat ganz besonders stark auch als ideeller Gesamtkapitalist auftreten muss, weil eben die einzelnen Anbieter von Gesundheitsleistungen überhaupt nicht, also wirtschaftlich überhaupt nicht das Interesse haben, sozusagen alle Patienten möglichst gut zu versorgen, sondern sich eben die Rosinen rauszupicken. Zwar gibt es in allen westlichen Industrienationen große Unterschiede im Gesundheitswesen, aber es lässt sich trotzdem tendenziell schon ganz gut vergleichen, weil ähnliche politisch-ökonomische Bedingungen herrschen und weil es auch tatsächlich die Tendenz gibt, sehr ähnliche Anreizsysteme zu schaffen. Also ich weiß nicht, ob jemand den Begriff DRG kennt. Das wurde eingeführt 2000 irgendwas. Das heißt, also es die Vergütungsform in Krankenhäusern, Diagnosis-Related Groups heißt das, also so eine Art Fallpauschale. Man hat eine bestimmte Krankheit mit bestimmten Nebenerkrankungen und je nachdem, wie groß der Risikofaktor ist, bekommt das Krankenhaus dann Geld für einen, nicht anhand dessen, wie lange habe ich da gelegen, gab es irgendwie Komplikationen, wie viel musste irgendwie an mir gemacht werden, sondern quasi vorher wird festgelegt, der Patient hat die und die Krankheit und dafür kriegt ihr so und so viel Geld. Und das ist ein System, das eigentlich in sehr vielen westlichen Staaten mittlerweile Grundlage der Vergütung in Krankenhäusern ist. Insofern lässt sich das schon trotzdem ganz gut vergleichen. Willst du noch sagen, was da problematisch ist? Kommt gleich. Ja, ich würde jetzt noch mal ein bisschen stärker auf diese Ökonomisierung eingehen und beziehe mich dabei auf Hagen-Kühn, der 5 Tendenzen in der Entwicklung des Gesundheitssystems ausgemacht hat oder der Gesundheitssysteme. Das ist zum einen, erste Tendenz, dass es eine Machtverschiebung und eine Risikoverschiebung gibt zu Lasten der Anbieter von Gesundheitsleistungen, also zu Lasten der Krankenhäuser, Ärzte, Pflegenden, Pflegedienste, Pflegeheime, Reha-Kliniken, was es da so alles gibt. Durch mehrere Mechanismen, einmal durch den wirtschaftlichen Wettbewerb, der im Gesundheitswesen eingeführt wurde, und zwar zwischen Krankenhäusern, zwischen Ärzten, zwischen Krankenkassen, sollte alles wettbewerbsförmig strukturiert werden, was natürlich dazu führt, dass die einzelnen Anbieter ein wesentlich größeres Risiko tragen, weil sie eben im Wettbewerb wirtschaften müssen und nicht mehr sozusagen für eine Region zuständig sind, diese Region möglichst gut versorgen sollen und dafür halt Geld kriegen. Dann durch die Möglichkeit, selektive Verträge zu schließen, also zwischen Krankenkassen und Anbietern, was es früher nicht gab, unter dem Vorwand, dass das dann super wäre, weil individuelle Bedingungen, unter denen die Leute arbeiten, strukturell in der Region oder was es da schon an Strukturen vorher gab, besser beachtet werden können. Tatsächlich geht es aber natürlich auch darum, das möglichst günstige Modell für die Krankenkassen rauszufinden und das dann halt durchaus auch allen anderen aufzudrücken. Und das Dritte ist, was ich gerade schon gesagt habe, diese DRGs, die ja eine prospektive Finanzierung sind. Also es wird quasi vorher festgelegt, in diesem Quartal, in der Region könnt ihr 200 Hüft-OPs machen, 250 Knie-OPs, also es wird quasi von vornherein budgetiert und es steht auch schon von vornherein fest, wie viel Geld quasi für den Patienten gegeben wird, weil der Patient irgendwie eine bestimmte Krankheit hat, ein bestimmtes Alter, bestimmte Nebendiagnosen, Risikofaktoren, das wird halt quasi von vorher festgelegt. Das ist natürlich ein großer Anreiz für die Anbieter, die Ressourcen zu minimieren, die sie einsetzen, weil natürlich eine Behandlung außerhalb dieses Budgets komplett auf eigenes Risiko passiert. Also da sieht das Krankenhaus dann halt am Ende kein Geld mehr, wenn es die 251. Hüft-OP macht. Das hat man eingeführt unter dem Vorwand, dass früher gab es halt so Liegezeitabrechnungen, ne? Also je länger man im Krankenhaus liegt, desto mehr Geld kriegt das Krankenhaus. Das hat angeblich zu einer starken Überversorgung der Patienten geführt, dass Patienten halt länger im Krankenhaus liegen mussten, unnötige Sachen gemacht wurden und so weiter. Da hat man gesagt, das wollen wir abschaffen, deswegen machen wir jetzt prospektive Finanzierung. Es ist dann natürlich so, dass sozusagen bei der Ressourcenminimierung, dass die größten Kosten aus Sicht des Managements durch die Arbeitszeit verursacht werden, also durch die Kosten für die Arbeit. Das heißt, und diese Arbeitszeit ist natürlich auch flexibel einzusparen, ne? Und sowas wie Kommunikation mit dem Patienten, Interaktion, Teaminteraktion werden natürlich auch nicht bezahlt, sondern wenn, dann werden halt einzelne Leistungen vergütet. Hier ergibt sich dann natürlich auch gleich ein konkretes Risiko der Unterversorgung von Patienten, und zwar vor allem da, wo viele Spielräume bestehen bei Aufnahmen, also wollen wir den Patienten wirklich noch aufnehmen, bei Entlassungen von Patienten, also die möglichst früh zu entlassen, oder eben auch eine Qualitätsminderung, und zwar insbesondere dann auch bei privatisierten Trägern. Also mit den Aufnahmen zum Beispiel gibt es so Berichte, es gab irgendwie so eine Serie von Zeitartikeln, das ist ganz interessant, wo Ärzte und Pflegende und so berichten aus ihrem Alltag und was sich verändert hat im Gesundheitswesen, wo dann auch berichtet wird, naja, man fährt dann so eine alte Frau, die irgendwie gestürzt ist und die halt sozusagen ein schlechtes Risiko hat finanziell, die fährt man dann halt im Notfallwagen irgendwie, in der Notfallambulanz irgendwie, fährt man die stundenlang nachts durch die Stadt, weil kein Krankenhaus will sie aufnehmen, weil alle sagen, ja, wir haben keinen Platz mehr. So. Also da gibt es halt dann schon Spielräume für die Krankenhäuser. Dadurch, dass da ein sehr starker kurzfristiger Handlungsdruck aufgebaut wird, führt das auch dazu, dass die Krankenhäuser eigentlich kaum längerfristige Strategien aufbauen können, um überhaupt noch den wirtschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden. Also zum Beispiel zu sagen, wir schulen unser Personal besser, dann brauchen wir vielleicht ein bisschen weniger Personal oder so. Wir optimieren unsere Arbeitsprozesse, also wirklich nicht nur, indem man irgendwie den Leuten mehr Arbeit aufbürdet, sondern indem man auch überflüssige Sachen tatsächlich weglässt. Das ist eigentlich gar nicht zu machen, weil eben der Handlungsdruck auch sehr kurzfristig ist. Die zweite Tendenz ist die Tendenz zur Verbetrieblichung medizinischer Arbeit. Das heißt eben, es steht eigentlich nicht mehr die medizinische Arbeit im Vordergrund, sondern wie wird die betrieben? Und um die Risiken kalkulieren zu können und um im Wettbewerb zu bestehen, müssen die Arbeitsprozesse kontrollierbar werden, sie müssen standardisiert und quantifiziert sein. Das entspricht generell so einer ohnehin vorliegenden Normierungstendenz der Medizin und spiegelt sich darin, dass es extrem starke Standardisierungen in der Medizin gibt, also sowas wie Leitlinien, also unglaublich viele Leitlinien entwickelt worden und so Standardprozeduren, die Sachen abzulaufen haben, also eine ganz starke Standardisierung und gerade so im Pflegebereich wirklich so minutengenau abgerechnet wird und solche Sachen. Dadurch kann man dann auch eine Kostenrechnung betreiben, sowohl auf den Arzt als auch auf den Patient bezogen, also welcher Patient ist denn eigentlich ein Patient, der viel Geld einbringt, der sozusagen wirtschaftlich ist, und welche Ärzte wirtschaften gut. Und das bildet letztendlich dann die informationelle Grundlage dafür, überhaupt ärztliche Entscheidungswege und Handlungen steuern zu können. Also zum Beispiel zu sagen zu können, das eine ist wirtschaftlich, das wollen wir mehr haben, das ist unwirtschaftlich, das wollen wir weniger haben, die Patienten wollen wir mehr haben, die Patienten wollen wir weniger haben. Dafür muss erstmal überhaupt diese Standardisierung vorliegen. Dann als dritte Tendenz die Entwicklung von Instrumenten zum betrieblichen Management. Also sozusagen über den einzelnen Anbieter hinaus. Das ist besonders in den USA ganz stark gewesen mit diesen Managed Care Programmen. Da hat man zahlreiche Strukturen und Instrumente entwickelt. Und so ein Beispiel dafür wäre, dass zum Beispiel in den USA oder auch in England und wurde auch mal irgendwann in Deutschland eingeführt, dass quasi die Hausärzte zum Beispiel so als Gatekeeper fungieren sollen. Das heißt, die Hausärzte sollen die Patienten quasi weiter vermitteln. Man muss mit allem erstmal zum Hausarzt gehen und der Hausarzt sagt dann, aha, du brauchst das und das, dann gehst du zu dem und dem Arzt. Das hat man ja mit diesen Überweisungen im Prinzip eingeführt, ne? Dass man eine Überweisung brauchte, um zu einem Spezialarzt zu gehen, zu einem Spezialisten zu gehen und da quasi der Hausarzt der erste Ansprechpartner ist, damit man quasi über die Hausärzte den Patientenfluss steuern kann. Oder dass sowas wie über einzelne Anbieter hinausgehende Case Manager gibt, die quasi den Patienten durchs System leiten sollen. Das ist eigentlich was, also eigentlich ist es halt was Gutes, ne? Also es ist eigentlich zum Wohle des Patienten, dass der Patient quasi, dass es einen Ansprechpartner gibt, der sagt, ah ja, damit kannst du vielleicht da und da hingehen. Wenn der wirklich die Patienteninteressen vertritt, wenn er aber auch finanzielle Interessen eines Anbieters vertritt, dann wird das Ganze halt schon schwierig, weil dann die Patienteninteressen nicht mehr unbedingt im Vordergrund stehen müssen oder jedenfalls zumindest ein Einfluss da ist von finanziellen Interessen. Erfolge bei der Kostenreduzierung im Gesundheitswesen und bei einzelnen Anbietern lassen sich aber eigentlich gar nicht wirklich auf diese Instrumente zurückführen, sondern vor allen Dingen darauf, dass die Anbieter Patienten mit überdurchschnittlichem Risiko vermeiden, also Patienten mit einem Komplikationsrisiko oder halt finanziell nicht lohnende Patienten vermeiden und dass sie das Risiko auf die Leistungserbringer selber abgewälzt wird. Die vierte Tendenz ist eine zunehmende Monetarisierung und Bürokratisierung der Arzt-Patient-Beziehung in dem Sinne, dass zwar ökonomische Entscheidungen trotz allem auf der Management-Ebene stattfinden, also im Krankenhaus zum Beispiel nicht die Krankenhausmanager nicht den Ärzten tatsächlich sagen, so ihr müsst das und das machen. Oder bei dem Patienten macht ihr das jetzt aber bitte nicht mehr, weil das lohnt sich nicht, sondern so inhaltliche Entscheidungen sind immer noch Arztsache. Trotzdem ist den Ärzten und Pflegenden und allen Gesundheitsarbeitern natürlich bewusst, dass sie da mit ein Risiko des Krankenhauses mittragen und da wird auch durchaus Druck aufgebaut, wenn auch nicht so explizit, aber es ist schon klar, die Abteilungen müssen alle schwarze Zahlen schreiben und das ist natürlich dann auch für die Arbeitenden dort ein Druck, eben auch diese finanziellen und ökonomischen Kriterien mitzudenken bei der Versorgung von Patienten. Als fünfte Tendenz macht Kühn dann sozusagen als Abschluss eine Kommerzialisierung des Gesundheitswesens aus. Diese Thesen sind auch schon was älter, das ist jetzt halt tatsächlich schon sehr klar geworden, dass das Gesundheitswesen eben dann aufgrund dieser gesamten Ökonomisierung der Möglichmachung, dass überhaupt ökonomische Kriterien Einzug halten können in dieses System, eben auch tatsächlich interessant wird als Kapitalanlage, sowohl für außenstehende Investoren als auch zum Beispiel durch so Krankenhausketten wie Asklepios und Helios und Röhrenklinikum und so, die dann auch versuchen, in ihrer, also quasi einen Marktvorteil zum Beispiel dadurch zu erhalten, dass sie nicht nur ihr eigenes dieses Krankenhaus betreiben, sondern eben auch so vor- und nachgelagerte Strukturen einkaufen. Also dass sie zum Beispiel noch eine Ambulanz gründen oder so ein medizinisches Versorgungszentrum, wo ganz viele Ärzte, niedergelassene Ärzte sind, die das dann quasi dem Krankenhaus mitgehört und die natürlich dann die Patienten, wenn sie rentabel sind, in das Krankenhaus überweisen können und dann im nachgelagerten Bereich zum Beispiel auch Reha-Kliniken kaufen und dann vielleicht auch Pflegeheime sich einverleiben, sodass dann quasi, dass sie den Patientenfluss besser steuern können und darüber dann eben auch die Möglichkeit haben, einen Marktvorteil zu erlangen. An diesen Punkten zeigt sich gut, was sozusagen diese Ökonomisierung ausmacht. Also man hat quasi gesagt, naja, was für den freien Markt gut ist, angeblich. Das kann ja für die Gesundheitsversorgung auch nicht schlecht sein. Also versuchen wir das hier alles einzuführen. Die Privatisierung von Trägern soll Kosten reduzieren, weil die ja effizienter arbeiten. das ist natürlich, geht natürlich total nach hinten los, weil woher kriegen ja das Geld aus der, also die kriegen ja das Geld aus den Krankenkassen vom Staat und haben natürlich eigentlich das Interesse, da möglichst viel Geld abzuschöpfen und nicht irgendwie die Kosten zu reduzieren. Eigentlich ziemlich unsinnig. Als Patient ist man in diesem System nicht nur ein Kostenfaktor für die Krankenkassen und den Staat, sondern eben auch eine potenziell profitable Masse. Also die Arbeit, die an einem verrichtet wird, die Dienstleistungen, die an einem erbracht werden, erwirtschaften Mehrwert für das Unternehmen. Und diese Orientierung an der Mehrwertproduktion im Gesundheitswesen hat natürlich auch starke Folgen für die Arbeiter, weil die Arbeit möglichst günstig sein soll. Die Arbeitszeiten werden ausgeweitet, die Arbeit wird verdichtet. Lohnkosten werden eingespart, es wird zentralisiert, also zum Beispiel, keine Ahnung, gibt es für 5 Krankenhäuser in einer Region noch eine zentrale Desinfektionsstelle oder Sterilisierungsstelle oder sowas. Und gleichzeitig wird ausgegründet, damit kann man wunderbar Lohnkosten einsparen, indem man zum Beispiel die Reinigungskräfte alle entlässt, eine Tochterfirma gründet, die alle wieder einstellt zu einem geringeren Lohn und schlechteren Bedingungen. Das ist in sehr vielen Krankenhäusern mittlerweile passiert. Das ist eine Tendenz, die sich eher so in den patientenfernen Gruppen findet, wie eben, wie wir gerade schon gesagt, so Reinigungskräfte oder Gastronomie in einem Krankenhaus, aber auch mittlerweile in der Pflege, wo es auch schon Leiharbeit gibt, wo oft weniger qualifizierte Kräfte eingestellt werden, gerade so in Pflegeheimen, weil sich das halt lohnt, dass Kräfte eingestellt werden, die nicht so eine gute Ausbildung haben und denen man halt einfach weniger bezahlen muss. Das hat dann natürlich auch Folgen für die Patienten. Es führt zu höheren Komplikationsraten während der Behandlung und insgesamt zu einer höheren Mortalitätsquote, also einer höheren Sterberate unter den Patienten. Und auf Seiten des Personals gibt es mehr Arbeitsunfälle, die Fluktuation steigt, weil keiner mehr das lange durchhält. Die Arbeitszeitverdichtung, habe ich ja gerade schon gesagt, und die psychische Belastung steigt sehr stark an aufgrund dessen, dass der Arbeitsplatz total unsicher ist, dass die Bedingungen, unter denen man arbeitet, scheiße sind und man eigentlich das, weswegen man wahrscheinlich angetreten ist, nämlich Patienten gut zu versorgen, kaum noch leisten kann. Dadurch nimmt dann auch die Burnout-Rate im Gesundheitswesen extrem zu. Die Gesundheitsarbeiter befinden sich dabei immer in diesem Zwiespalt zwischen dem, was sozusagen für sie als notwendig, also Moment, die Formulierung ist ein bisschen schief, also dass sozusagen diese ökonomischen Kriterien mittlerweile so stark ins Gesundheitswesen eingedrungen sind, dass eigentlich allen total klar ist, dass sie ökonomisch wirtschaften müssen, dass das auch eigentlich nicht mehr so richtig, es wird zwar darauf geschimpft, aber so richtig hinterfragt wird es halt auch nicht. Aber es steht halt auch oft im Gegensatz zum Interesse des Patienten, dem man ja eigentlich als Gesundheitsarbeiter verpflichtet ist. Und das ist natürlich eine extrem hohe Belastung, wo dann auch ein Ausweg einfach sein kann, zu sagen, naja, okay, dann ist mir jetzt vielleicht die Versorgung der Patienten noch ein bisschen egaler, weil ich muss ja diese ökonomischen Entscheidungen treffen. Ich würde gleich nochmal kurz auf die Rolle der Patienten eingehen und über den beliebten Begriff der Selbstbestimmung reden. Aber wir wollen vorher nochmal was sagen zur Frage, wie Gesundheit eigentlich mit Arbeit zusammenhängt und was unsere Arbeitgeber denn unsere Gesundheit überhaupt angeht. Ja. Wir haben schon eine halbe Stunde geredet, also ich habe es halb geschafft. Ich fange an über den Staat. Also warum richtet der Staat so ein teures und aufwendiges Gesundheitssystem überhaupt ein? Was da das Interesse dahinter? Ist das einfach nur Humanismus, weil der Staat so ein netter ist und sagt, ja komm hier, das gönne ich euch. Nee, das ist natürlich nicht so. Man sieht ja auch, dass es in vielen Staaten auf dieser Welt total egal ist, wie es den Leuten gesundheitlich geht. Da wird sich einfach nicht allgemein drum gekümmert, sondern muss man sich privat drum kümmern. Und in Deutschland ist das so, dass es eben eine Errungenschaft ist, die jetzt bedroht ist und zunehmend abgebaut ist, wie wir finden. Und dass die aus zwei Gründen eingeführt wurde. Zum einen wurde das erkämpft, dass Leute sich eben dafür eingesetzt haben. Und zum anderen hat der Staat eben festgestellt, dass es unter Umständen kein Gesundheitssystem zu haben ein volkswirtschaftlicher Schaden ist. Also dass er eben als ideeller Gesamtkapitalist gesagt hat, ja nee, Das schadet der Ökonomie auf meinem Boden, wenn ich mich nicht darum kümmere, dass es so eine gesundheitliche Grundversorgung gibt. Und deswegen wurde die eingerichtet. Also salopp gesagt, dass die Arbeitskräfte sollen nicht wegsterben, wenn sie gut ausgebildet sind oder allgemein, dass man eben davon noch genug hat, also die Industrie genug hat. Und deswegen konnten auch viele Errungenschaften durchgesetzt werden in den 60er Jahren. Da war also im Fordismus, 50er, 60er Jahren. Weil Patienten selber haben ja eigentlich wenig Machtmittel, die können ja nicht streiken und sagen, ja komm, wir setzen jetzt was durch, sondern da war eben Vollbeschäftigung, die Arbeit war knapp, also gute Bedingungen, um sich was zu erkämpfen für die Arbeiter. Und auf der anderen Seite, eben wenn die Arbeit knapp ist, hat der Staat auch das Interesse, dass möglichst viele Leute gesund und einsetzbar sind und nicht krank. Außerdem, eine dritte Ebene eben im 20. Jahrhundert, die man nicht vernachlässigen darf, ist, es gibt Systemkonkurrenz und der Kapitalismus muss legitimiert werden aus Sicht der BRD. Und da war das Gesundheitssystem eben auch dazu da, um zu zeigen, ja guck mal, man braucht gar keinen Sozialismus, um den Menschen gewisse soziale Errungenschaften zukommen zu lassen, zumindest in den Metropolen können wir uns im Kapitalismus ein Gesundheitssystem leisten. Also es ist auch eine ideologische Komponente im Gesundheitswesen drin gewesen. Und mit dem Wegfall der Systemkonkurrenz dient das Gesundheitssystem nicht mehr selber als Rechtfertigung für die kapitalistische Wirtschaftsweise, sondern gerät zunehmend selber unter Rechtfertigungsdruck. Es wird immer öfters die Frage gestellt, ja, warum gibt es das eigentlich noch, dieses teure Gesundheitswesen? Warum leisten wir uns das denn? Also so von Volkswirtschaftsdenkern. So, und dann würde ich eben jetzt zu einem angekündigten Punkt kommen, was hat sich denn da jetzt gesellschaftlich verändert? Allgemein ist der Gesellschaft in aller Munde, das ist ein sehr wichtiges Thema, auch auf der Ebene des Subjekts. Also man kann, wenn man mal an den Kiosk geht, einen ganzen Haufen Zeitschriften finden, wo Gesundheit Thema ist für die Leute selber, wo man sich damit beschäftigt, wie kann ich mich dann gesund halten und warum ist das denn jetzt so ein großes Thema? Wir würden eben sagen, da hat eine Veränderung stattgefunden vom Fordismus. Da war das Gesundheitsbild vor allem ein körperliches, physisches, technisches Gesundheitsbild. Also man war gesund, wenn der Körper funktioniert. Wir würden sagen, das kommt daher, dass im Fordismus in der BRD auch noch sehr viel Fabrikarbeit und so Fließbandarbeit dominiert hat, die hiesige Wirtschaft. Und dass man gesagt hat, ja, gesund ist, wer arbeiten gehen kann, wer am Band stehen kann, wer in der Fabrik körperlich arbeiten kann. Und wie es denen dabei geht, ist nicht so wichtig, solange der Körper eben funktioniert. Mit der Veränderung vom Fordismus hin zum Postfordismus, wo zunehmend der Dienstleistungssektor stärker geworden ist, Industrie ist abgewandert, Kopfarbeit hat Einzug erhalten, hat sich auch das Krankheitsbild verändert. Das nennt man jetzt ganzheitlich biopsychosoziales Krankheitsverständnis. Also es kommen neue Ebenen dazu, dass man, die WHO hat ihre Definition zum Beispiel umgestellt. Sie sagt, Gesundheit ist jetzt ein geistige, körperliche und soziales Wohlbefinden. Also das ist alles mit reingekommen und ist eigentlich ein Fortschritt zu sagen, ja, Menschen kann es auf mehreren Ebenen schlecht gehen und auf mehreren Ebenen gut gehen, eben dann im Umkehrschluss auch. Und nicht nur drum funktioniert der Körper mechanisch. Das hat sich aber gegen die Menschen gewendet. Im Postfordismus, in der die Arbeit zunehmend entgrenzt ist, die Trennung zwischen Freizeit und Arbeit zunehmend verschwimmt, die Selbstoptimierung in alle Bereiche Einzug erhalten hat, ist eben aus dem wie geht es dir auf vielen Ebenen geworden, dass ich auch selber verantwortlich dafür bin, dass ich auf diesen ganzen Ebenen gesund bin. Und das ist meine Verantwortung. Zum einen, ich muss mich darum kümmern und wenn das nicht mehr klappt, bin ich halt auch selbst schuld. Das hat man an der Burnout-Debatte ganz gut gesehen. Da wurde ganz oft dann eben vorgeschlagen, wie die Menschen selber besser mit Druck umgehen können und nicht allgemein gesagt, ja, vielleicht müssen wir hier mal überlegen, wo kommt denn der Druck her und vielleicht schaffen wir das ab, sondern ja, ich muss mir halt einfach die Viertelstunde Pause nach der Arbeit noch nehmen und joggen gehen oder so, damit ich einen Kopf frei kriege und wenn ich in Urlaub fahre, aufs Handy auslassen oder so. Und wenn ich das nicht tue, ist das halt mein Problem. Genau. Und nochmal zum Postfordismus, weil eben diese viel Teamfähigkeit wichtig geworden ist, sind eher und sowas, was man Soft Skills nennt und so, ist es auch wichtiger geworden, dass das funktioniert, dass man eben nicht depressiv ist, dass am Fließband ein bisschen egal, Hauptsache man arbeitet da eben und schafft, sondern da sind eben die Persönlichkeit tatsächlich wichtig, dass man im Team halt eben arbeiten kann. So, jetzt zurück zu der Selbstverantwortung. Wir haben das dann auf den Punkt so gebracht, dass wir sagen, ja, wenn ich jetzt selber für meine Gesundheit zunehmend verantwortlich bin, dann heißt das AD Raucherkneipennächte und Hallo Yoga Kurs und Bio-Tee. Weil es gab ja auch so eine Debatte darum, ich weiß nicht, dass man, ob man Rauchern denn noch bezahlen soll, wenn sie Lungenkrebs kriegen oder andere Krankheiten vom Rauchen, weil die ja eigentlich selber schuld daran seien, dass sie krank geworden sind, dann sollen die das auch selber bezahlen oder so. Dass man eben, wie ich schon am Anfang gesagt habe, zunehmend das Risiko, krank zu werden, privatisiert und sagt, ja, selbst schuld, jetzt kümmere dich auch selber drum. Ja. Und mit dem gestiegenen Druck auf der Arbeit, immer fit und teamfähig zu sein, hat sich auch verändert, dass man eben nicht einfach krank sein kann. Also viele Leute gehen krank zur Arbeit, weil sie sich selber dafür verantwortlich fühlen, dass sie können jetzt halt nicht wegbleiben, sie können das Team nicht im Stich lassen und sich das dann so zum eigenen Interesse machen. Naja, ich kann jetzt einfach nicht krank sein, wir müssen noch das Projekt fertig kriegen. Und wir würden halt sagen, ja, früher hätte man sich eher krank schreiben lassen können, dann muss sich halt der Chef darum kümmern, dass die Arbeit gemacht wird. Und auf einer prekären Ebene, also es wurden ja auch viel Kündigungsschutz abgebaut, es wurde viel flexibilisiert. Man fliegt auch zunehmend schneller raus, wenn man zu viel krank ist. Also man hat auch ein Interesse, gesund zu sein, nicht weil man gern gesund ist, sondern weil man es sich nicht leisten kann, krank zu sein. Wenn man zum Beispiel keinen vernünftigen Kündigungsschutz hat, Leiharbeiter ist oder in einer Probephase gerade steckt, dann und zu viel krank ist, dann wird man halt nicht übernommen. Dann fliegt man halt einfach raus. Also diese Veränderungen im Gesundheitssystem treffen auch am härtesten die Leute, die ohnehin schon am härtesten betroffen sind, also Menschen, die prekär beschäftigt sind, die befristete Verträge haben und die tendenziell arm sind, die leiden logischerweise am härtesten unter diesen Veränderungen, weil wenn ich Eigenverantwortung habe, wenn ich mir eine Zahnzusatzversicherung kaufen muss und hier mich kümmern muss, da mich kümmern muss und selber bezahlen muss, wenn ich wenig Geld habe, kann ich mir das halt nicht leisten, dann gibt es das halt nicht für mich. Und Migrantinnen sind natürlich auch nochmal betroffen, was gleich nochmal kommt bei der Selbstbestimmung, wenn ich mich selber kümmern muss, wenn ich meinen Krankenhaus auswählen muss, wie den Laden, in dem ich einkaufen gehe und dann mein Krankenhaus danach raussuche, welches finde ich bringt die beste Leistung für mein Bedürfnis, dann schadet es halt, wenn ich nicht gut Deutsch kann und nicht oder sonst nicht verstehen kann, was diese Angebote sind. Also wer schon mal versucht hat, so einen Arzt zu verstehen, wenn man im Krankenhaus liegt, wenn der einem schnell erklärt, was los ist, der wird verstehen, dass das schwieriger ist, wenn man dann auch noch nicht gut Deutsch kann zum Beispiel. Und mein letzter Punkt, betroffen von den Veränderungen im Gesundheitssystem sind als erstes auch erstmal Frauen. Es gibt eine Doppelbelastung, also diese Reprivatisierung des Risikos, diese Reprivatisierung von zum Beispiel, dass man Pflegearbeiten zunehmend zu Hause macht und nicht im Heim, weil man es sich nicht leisten kann. Davon sind vor allem Frauen betroffen, empirisch. Also für Frauen stellt sich dann oft die Entscheidung, ja, behalte ich meinen Job und pflege noch jemand zu Hause, weil jemand aus meinem Umfeld krank geworden ist, oder verdiene ich halt kein eigenes Geld mehr. Also die Wahl stellt sich gerade für Frauen oft Doppelbelastung oder zurück ins Private. Ja, und im Gesundheitssystem selber arbeiten auch empirisch viele Frauen, aber auf der hierarchischen unteren Stufe. Also ist es auch immer noch so, dass für Reproduktionstätigkeiten vor allem Frauen zuständig sind und dann der Chefarzt ein Mann ist. Ja, ich glaube, dann fällt es erstmal. Okay, ich würde jetzt nochmal kurz auf diese Selbstbestimmung Patient als Kunde eingehen. Wir haben gerade schon gehört, dass diese Idee der Selbstbestimmung, der Emanzipation des Patienten aus den Klauen des Arztes sozusagen, dass das eigentlich mal auch ein emanzipatives Ideal war, wo Leute gesagt haben, so wir lassen uns hier nicht, also wir wollen als Patienten auch mitbestimmen, was mit uns passiert. Wir lassen uns nicht irgendwie vom Arzt hier so von oben herab behandeln und der kann uns irgendwie sagen, was wir machen sollen und was nicht. Und auch sowas, also gerade Menschen, die generell in irgendwas eingeschränkt sind, waren davon ja immer sehr stark betroffen. Also eigentlich ein emanzipatives Ideal, aber es hat sich eben auch tatsächlich gegen die Menschen gewandt, lässt sich auch wunderbar verbinden mit so einem konservativen Ideal vom Fordern und Fördern und wird damit zu einer schönen, kompatiblen Modernisierungsfloskel für die Umstrukturierung des Gesundheitswesens. Denn der Patient soll ja in so einem Dienstleistungsgeschäft Krankenhaus als Kunde auftreten. Er soll also da irgendwie selber bestimmen, ob er diese Leistung konsumieren will oder nicht. Und das Problem daran ist, dass dieses Modell, die Asymmetrie, die besteht zwischen Ärzten und Patienten, Pflegenden und Patienten, nämlich dass der Arzt über Fachwissen verfügt, dass er weitergeben kann, mal mehr, mal weniger gut, dass er auch als Gatekeeper, also als, ja, als Gatekeeper, als jemand, der quasi sagt, der einem halt auch Leistungen vorenthalten könnte oder auch nicht, oder sie einem gewähren könnte, auftritt, während der Patient sich in einer Notlage befindet und eben nicht einfach selber entscheiden kann. Also es ignoriert die existenziellen Nöte, die man hat, wenn man krank ist. Zum Beispiel als Notfallpatient kann man halt nicht, wenn man irgendwie im Krankenwagen liegt, sagen, ah nee, ich möchte aber eigentlich lieber in das Krankenhaus, weil ich habe im Prospekt gelesen, dass das viel besser ist und die haben besseres Essen. Also wer macht sowas? Kannst du doch wieder sagen, wieso müssen die einfach privat zahlen, die Kasse zahlt das doch das nächste Gelegene, was ich ja. Genau, also das ist halt schon, das führt ja diese Idee des Kunden ad absurdum. Dann alte Patienten, also Patienten, die zum Beispiel, ja, also ich weiß nicht, das kennt man vielleicht, also meine Großeltern zum Beispiel, die gehen nicht zum Arzt und sagen, ich habe das mal gegoogelt und habe dann gelesen, das und das und das steht bei Wikipedia und dann habe ich noch bei NetDoktor geguckt, sondern die sagen halt, ja, Arzt, sag mir was Gutes für mich. So, ja, also. Und wollen das nicht und würden es vielleicht auch nicht verstehen, wenn er es ihnen versucht, lang und breit zu erklären, was sie haben und was sie machen sollen. Das heißt, so eine freie Wahl für den Patienten ist eigentlich nur sehr, sehr eingeschränkt möglich. Es ist nur möglich, wenn es sich um irgendwie geplante Sachen handelt und auch nur möglich für Leute, die Zeit und Muße haben, sich damit auseinanderzusetzen und auch die Kapazitäten, um das alles auch zu durchdringen und dann auch die Kapazität, um sich durchzusetzen gegenüber jemandem, der einem vielleicht was anderes erzählen will, was ja auch durchaus häufiger mal vorkommt im Medizinbetrieb. Das heißt, eigentlich Patienten oder Menschen, die weniger soziale, sozioökonomische Ressourcen haben, die haben da auf jeden Fall einen großen Nachteil in diesem System. Und diese ganze Diskussion spiegelt sich auch in medizinischen Debatten. Also es gab in den letzten Jahrzehnten so eine Debatte in der Medizin über die Wandlung der Arzt-Patient-Beziehung. Früher hat man quasi so ein paternalistisches Modell gehabt, dass man gesagt hat, ja, der Arzt weiß, was richtig ist und der sagt einem das und der Patient gehorcht. So, ja, also tatsächlich, der Patient hat das zu befolgen. Wenn das nicht befolgt, ist er selber schuld und der Arzt sagt ihm, was los ist. Und das hat sich sehr stark gewandelt zu so einem, das nennt man Shared Decision Making, also gemeinsame Entscheidungsfindung, dass Arzt und Patient quasi gemeinsam entscheiden auf Grundlage der Bedingungen des Patienten und den Bedürfnissen, was er sich so wünscht, dass sie das gemeinsam besprechen, was ist denn jetzt die beste Option für uns. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal erlebt hat, ich habe das noch nicht so oft gemerkt, aber es gibt halt diese Debatte tatsächlich sehr stark und das ist sozusagen das aktuelle Modell. Das ist natürlich einerseits eine positive Entwicklung, weil natürlich schon das großer Vorteil ist für den Patienten, wenn er mitentscheiden darf, was mit ihm passiert und nicht einfach irgendwie über seinen Kopf hinweg was entschieden wird. Aber es zeigt sich auch immer mehr, dass es dabei auch um eine Verlagerung der Verantwortung ins Individuum geht und das ist eben eine Benachteiligung all derer, die das nicht können oder nicht wollen. Da könnte man, also wenn man auch nochmal so diese selbst, also ne, die sozusagen die Selbstbestimmung des Patienten, kann man sich ja auch fragen, okay, Selbstbestimmung, dann kann ja eigentlich keiner was dagegen haben. Wir fordern ja auch immer Selbstbestimmung. Aber in diesen Debatten im Gesundheitssystem wird Selbstbestimmung oft eigentlich gleichgesetzt mit Eigenverantwortung. Und Eigenverantwortung heißt halt, dass ich auch das Risiko trage. Und das ist natürlich eigentlich nichts Schönes, vor allen Dingen nicht unter diesen gesellschaftlichen Bedingungen, in denen wir leben. So wird dieser Begriff der Selbstbestimmung eigentlich auch zu einem Kampfbegriff in Debatten. Wenn man den benutzt, dann hören einem sofort alle zu, so, das schränkt die Selbstbestimmung des Patienten ein, das geht gar nicht. Wird ja auch viel so in so Patientenverfügungsdebatte, Sterbehilfedebatte, da wird das überall verwendet als Kampfbegriff. Wir meinen, dass sich da letztendlich auch eine Einteilung der Menschen in die Nützlichen und die Unnützen widerspiegelt, dass nämlich zum Beispiel, was das ist ja so ein Recht auf Wissen, ob man eine Erbkrankheit hat, kann halt auch total, also ist erstmal ja was Gutes, so man kann sich testen lassen, man kann dann irgendwie das Risiko kalkulieren, man kann sich überlegen, ob man zum Beispiel Kinder kriegen möchte oder nicht, ob man das Risiko tragen will, aber es kann eben auch ganz schnell umschlagen in eine Pflicht, dass man das wissen muss, dass man verantwortlich ist, weil wenn man dann irgendwie Kinder mit einer Erbkrankheit zur Welt bringt, dann kosten die ja Geld und das ist ja unverantwortlich und wie kann man das überhaupt machen? Das heißt, es kann schnell umschlagen in so eine Pflicht zu wissen und dann eben auch die notwendigen Konsequenzen zu tragen. Das zeigt sich jetzt zum Beispiel auch bei dieser Pränataldiagnostik, wo es ja ganz interessant ist. Also ich meine, es ist natürlich einerseits klar, kann man irgendwie, also es ist natürlich schon was, was man den Leuten auch nicht verwehren möchte. Und eigentlich ist es ja auch gut, irgendwie Sachen vorher wissen zu können, so damit kalkulieren zu können. Aber interessant ist ja, und da spiegeln sich die gesellschaftlichen Bedingungen, dass sich die meisten Frauen die Pränataldiagnostik machen und wo sich dann raus, also wo dann quasi gesagt wird, na, das Kind hat eine 90-prozentige Chance, dass es eine Erbkrankheit hat und eine Behinderung davon trägt, dass die meisten Frauen dann halt die Kinder abtreiben und nicht das Kind bekommen trotzdem. Also dass sozusagen die gesellschaftlichen Bedingungen dazu führen, dass dann letzten Endes die meisten Leute doch die gleiche Entscheidung treffen und nicht die andere. Dass also nicht einfach nur ums Wissen geht, sondern dass eben auch dahinter steht, dass das eigentlich gelenkt ist. Wir meinen, dass dahinter auch die grundlegende Überzeugung steht, dass ein Leben, das irgendwie krank ist, das beschädigt ist in irgendeiner Art und Weise, in der man irgendwie eingeschränkt ist, dass das letztendlich kein lebenswertes Leben ist. Also dass quasi ein Leben, wo man, was weiß ich, wenn das Kind nicht laufen kann oder nicht sehen kann oder kognitiv eingeschränkt ist, dass das eigentlich was ist, ja, so würde ich ja nicht leben wollen. Und dass hier eben diese Einteilung auch stattfindet in nützlich und unnütz, dass nämlich ein nützliches Leben nur ein Leben ist, das auch verwertbar ist und dass sich nur dann auch der Wert des Lebens zeigt. Also was man auch sehr schön, finde ich, an dieser Sterbehilfedebatte sehen kann, wo zum Beispiel was, ich glaube so 40% der Deutschen sagen, ja, aktive Sterbehilfe finde ich gut, würde ich machen. Das sind aber alles gesunde Leute. Wenn man nämlich todkranke fragt auf Station, dann sagen die, nee, ich will leben, ich will jeden Moment noch haben. Ja? Dass sozusagen man als gesunder Mensch darüber urteilt, das ist doch kein lebenswertes Leben mehr. Wenn ich an Schläuchen hänge, dann ist das kein lebenswertes Leben mehr. Wenn ich mich pflegen lassen muss, dann ist das kein lebenswertes Leben mehr. Dass da also so eine Einteilung stattfindet in das, was eigentlich lebenswert ist und was nicht. Und man muss natürlich auch sagen, dass das ja auch real wirksam wird. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass sozusagen die Leute das so rein sozusagen auf einer inneren Überzeugung oder ideologisch machen, sondern das ist natürlich auch, klar, in diesem System ist es scheiße, wenn man auf Pflege angewiesen ist, weil man halt nicht die Leistungen bekommt, die man bräuchte, weil man nicht irgendwie, weil nicht jemand kommt und einen rund um die Uhr pflegt, sondern weil der Pflegedienst vielleicht nur einmal am Tag kommt und dann auch nur in 10 Minuten. Und waschen muss in 5 passieren und dann wird man noch in 5 gefüttert und was man bis dahin nicht gegessen hat, das ist halt, wird halt weggeschmissen. Ne? Also das ist natürlich total scheiße. Oder wenn Menschen Kinder bekommen, die eine Behinderung haben, dann haben die mit ganz großen Hindernissen zu kämpfen. Aber das sind eben gesellschaftliche Bedingungen und das ist nichts, was sozusagen das Leben lebenswerter oder nicht lebenswert macht, sondern es sind eigentlich die gesellschaftlichen Bedingungen, die scheiße sind. Und ich finde es total interessant, dass in dieser Debatte eigentlich nie oder wirklich nur ganz selten davon gesprochen wird, dass man vielleicht mal die gesellschaftlichen Bedingungen ändern sollte und nicht dann sagen sollte, ja, dann führt man jetzt Pränataldiagnostik und Sterbehilfe ein. Weil so will ja keiner leben. So. Ja, wie soll man mit diesem ganzen schrecklichen Kladderadatsch umgehen? Schwierige Frage immer in so linken Debatten. Wie geht man jetzt damit um? Was macht man jetzt damit? Ich kann sagen, die parlamentarische Linke fordert, dass die finanziellen Anreize geändert werden müssen, sodass die Gesundheitserhaltung und die Heilung von Patienten lohnender sind als Umsatzsteigerungen durch möglichst hohe Fallzahlen. Sie fordern, dass die Trennung zwischen gesetzlicher und privater Krankenkasse aufgelöst wird und man stattdessen eine solidarische Bürgerversicherung einführt und dass die Krankenversorgung stärker rekommunalisiert werden soll und stärker staatlich gelenkt werden soll. Wir meinen, dass das sicherlich Ansätze sind, die durchaus was verbessern könnten. Und dass es natürlich gilt, dass wir hier und jetzt die letzten Reste des Sozialstaats verteidigen. Denn wie fragil der ist, das sieht man halt gerade in den Ländern, die am stärksten von der Krise betroffen sind. Und zwar insbesondere deswegen, weil die als erstes betroffen sind, die es eigentlich am nötigsten haben und die vielleicht auch tatsächlich sich schwerer wehren können als andere. Aber wir meinen auch, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann, weil im Gesundheitswesen einfach eine viel zu große Wertmasse steckt, die nicht einfach ungenutzt bleiben wird, dass die Gesundheitsindustrie da einfach viel zu große Interessen hat. Also das merkt man ja so bei der Pharmaindustrie, wenn man mal versucht wird, den ins Handwerk zu pushen, das geht meistens nicht so gut aus. Wir meinen auch, dass sich generell der Umgang mit Krankheit und Gesundheit im Kapitalismus nicht allein im Gesundheitssystem spiegelt und auch deswegen eine alleinige Reformierung des Gesundheitssystems überhaupt nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann, sondern dass sich das in allen Bereichen des Lebens niederschlägt, in der Arbeit, in der Einteilung in nützlich und unnütz und im Unterdrucksetzen von Menschen mit Krankheiten. Und das zeigt, dass der Staat das Interesse des kapitalistischen Staates daran, die Gesundheit seiner Insassen zu erhalten, eben nicht auf Menschenliebe beruht, sondern eigentlich auf einer Verwertungslogik basiert. Wir denken, dass es sehr lohnend ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil im Gesundheitswesen die Widersprüche zwischen dem, was angeblicher Anspruch und vielleicht auch Glücksversprechen dieses Gesundheitssystems ist oder mal war, und auch Intention der dort Handelnden zu einem großen Teil ist und dem, was im Kapitalismus daraus wird, das tritt extrem stark zutage. Gleichzeitig ist aber den meisten Leuten die Systemimmanenz dieses Problems überhaupt nicht klar, und deswegen meinen wir, dass man sich als Linke auf jeden Fall damit beschäftigen sollte. Vielen Dank. So fröhlich, so fröhlich, bin ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Ich war schon öfter fröhlich, ganz fröhlich, doch so verblüffend fröhlich war ich bis heute noch nie. Er ist auch schon mal traurig, so abgrundtief traurig, dann ist er schaurig traurig, dann tut ihm alles weh. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, bin ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie.